Well, good morning to those who just came in. Guten Morgen all jenen, die gerade eben reingekommen sind. May the Lord bless you this morning. Möge der Herr euch segnen heute Morgen. Yesterday, I had a chance to visit another church in the city. Gestern Abend war es mir möglich, eine andere Gemeinde zu besuchen in der Stadt. They were helping us with the banners. Und die haben uns mit den Plakaten geholfen. And so we became friends. Wir wurden Freunde. And yesterday they had their 20th anniversary. Gestern hatten sie ihr 20-jähriges Jubiläum. So I thought I would go and celebrate with them. Und ich habe mir gedacht, ich werde sie besuchen und mit ihnen mitfeiern. And it was such a nice experience. Es war so eine schöne Erfahrung. They had a guest speaker. Sie hatten einen Gastredner. And the message was all about God's grace. Und die Botschaft war nur über Gottes Gnade. It was awesome. And then I just have a little video. Maybe you just see what else God is doing in the city. Das war großartig. Und ich habe eben ein Video gemacht, damit ihr seht, was Gott noch so in der Stadt macht. Church is a Pentecostal church in the second district, right near the Prater. Eine Pfingstergemeinde im zweiten Bezirk, direkt neben dem Prater. Okay, the Pentecostal video. Okay. I only understood about 10% of what he said. Ich habe circa nur 10% von dem verstanden, was er gesagt hat. But I did leave a very happy man. Ich bin dort als sehr glücklicher Mann wieder rausgegangen. Yeah, they were just so much joy. Die hatten so viel Freude. I think you have to be an African to understand it. Ich glaube, du musst wirklich Afrikaner sein, um das zu verstehen. But it was really great. Also wirklich großartig. And I was so blessed. Ich war so gesegnet. By them. So, if you ever want to visit them, I have the address. Wenn ihr sie mal besuchen wollt, ich kann euch die Adresse geben. Visit and build them up and also dann besuch sie und baue sie auf. Tell them where you're from. Und sag ihnen, von woher du kommst. Okay, so Father, bless these words, I pray. Vater, ich bitte dich, dass du diese Worte jetzt segnest. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. We all want to fulfill our calling with the Lord. Wir wollen alle unseren Ruf im Herrn erfüllen. We all want to stand before him one day and hopefully hear the words well done. Wir wollen alle eines Tages vor ihm stehen und hoffentlich die Worte hören, gut gemacht. I don't think that those words are to be taken for granted. Und ich glaube nicht, dass man diese Worte als selbstverständlich erachten soll. I don't think the Lord will tag those words on just anybody. Und ich glaube nicht, dass Gott diese Worte an jeden richten wird. He will give them to someone who has done it well. Sondern wird sie wirklich zu den Leuten sagen, die es wirklich gut gemacht haben. He will not say well done and you know now it was I messed my whole life up. Der wird nicht zu dir sagen gut gemacht und du weißt bei dir nein, ich habe mein ganzes Leben irgendwie schlecht gemacht. God has a plan that no one can frustrate except me. Gott hat einen Plan und den kann niemand zunichte machen außer mir selbst. I'm the only one who can frustrate that. Ich bin der einzige, der den zunichte machen kann. By failing God's grace toward me. Indem ich die Gnade Gottes nicht annehme für mich. And by failing his mercy toward me. Oder seine Barmherzigkeit nicht für mich annehme. First we receive mercy, then we find grace. Zuerst nehmen wir die Barmherzigkeit an und dann finden wir die Gnade. There will be so many people who really struggled in life who will hear the words well done. Es gibt so viele Leute, die Probleme in ihrem Leben haben, aber trotzdem diese Worte hören, gut gemacht. And then there'll be a lot of people who were relatively good and just went through life. Und dann gibt's viele Leute, die wahrscheinlich relativ gut gelebt haben. Maybe had the biggest Bibles. Vielleicht die größten Bibeln immer never hatten, missed church. Niemals die Gemeinde ausgelassen don't haben. Necessarily hear well done. Aber nie das Wort hören werden gut gemacht. So I wanna go through some verses today that I think will really help us. Und ich möchte gerne einige Verse mit euch durchgehen, die uns wahrscheinlich sehr helfen werden. And I want to start with let's just go through slide one. Some of these are a review and then we'll get into some new verses. Also manche sind einfach nur Wiederholungen und dann lesen wir ein paar neue Verse. This is from 1 Peter chapter 5. Das ist von 1. Petrus Kapitel 5. Clothe yourself with humility toward one another. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. This is key. Das ist so ein Schlüsselvers. To fulfilling my purpose. Damit ich meinen Zweck erfülle. For God is opposed to the proud. Denn Gott widersteht den Hochmütigen. But gives grace to the humble. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Number one, God is watching our attitude toward each other. Nummer eins, Gott interessiert sich oder betrachtet unsere Einstellung zueinander. I cannot be unkind and nasty toward people. Ich kann nicht unfreundlich und hässlich zu Leuten sein. And expect God to reveal his plan to me. Und dann erwarten, dass Gott mir seinen Plan offenbart. I cannot be humble toward God and yet unkind to people. Ich kann nicht Gott gegenüber demütig sein, aber anderen Menschen unfreundlich begegnen. God is looking at my attitude toward other people. Gott betrachtet meine Einstellung anderen Menschen gegenüber. Number one, let's go. Nummer eins, Nummer zwei. Next slide. Therefore, humble yourself under the mighty hand of God. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. And in the Greek, this is in the passive voice. Und im Griechischen, das wird ist ein passiv. Which means I'm being humbled by God. Das bedeutet, ich werde von Gott gedemütigt. Be humbled under the mighty hand of God. Seid gedemütigt unter der mächtigen Hand Gottes. Which means I need to look for God in the circumstances of life. Das bedeutet, ich muss Gott in den Situationen in meinem Leben suchen. Maybe the person that I can't get along with. Und vielleicht die Person, mit der ich nicht zurechtkomme. Maybe the person at work or the person I married or one of the children I have. Die Person, die ich in der Arbeit jeden Tag treffe oder die ich geheiratet habe oder eines meiner Kinder. Or my son-in-law or mother-in-law. Oder mein Schwiegersohn oder meine Schwiegermutter. Humble yourself under God's hand. Demütige dich selbst unter die Hand Gottes. Be humbled by the situations you find yourself in. Sei gedemütigt durch die Situation, in der du dich gerade befindest. Because their origin may be from God. Weil der Ursprung von ihr kommt vielleicht von Gott. That he will exalt you at the proper time. Damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Casting all your anxiety on him. Indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft. Because he cares for you. Denn er ist besorgt für euch. I can't think of a more powerful verse in terms of my calling. Und mir fällt kein kraftvollerer Vers ein in Bezug zu meinem Ruf. Those two. Als diese zwei. Humble yourself before people. Demütige dich nun vor den Menschen. Clothe yourself with humility toward other people. Zieh dich an mit Demut vor anderen Menschen. Be humbled under God's hand. Demütige dich unter Gottes Hand, that he may exalt you at the proper time. Damit er dich erhöhe zur rechten Zeit. Not in my time, nicht zu meiner Zeit, but in his time. Sondern zu seiner Zeit. And he may take a long time. Und es kann sein, dass es eine lange Zeit braucht. 120 years to build an ark. 120 Jahre, um eine Arche zu bauen. John the Apostle didn't receive the revelation until 60 years later. Johannes der Apostel hat die Offenbarung erst 60 Jahre später empfangen. David had to wait 14 years under persecution from Saul before he became king of Judah. David musste 14 Jahre Verfolgung durch Saul ertragen, bevor er König von Juda wurde. And then wait another 7 years until he was king over Israel. Und dann musste er nochmals 7 Jahre warten, bis er König über ganz Israel war. God has made everybody wait for the proper time. Gott hat immer alle Leute warten lassen auf die richtige Zeit. And in the meantime, we cast all our anxieties on him. Und zwischendurch oder in der Zwischenzeit werfen wir alle unsere Sorgen auf ihn. Take a piece of paper, write all your anxieties out. Nimm ein Blatt Papier und schreib dort deine Ängste und Nöte auf. And give it to him. Und gib's ihm. And then burn it over the toilet. Verbrenne es über der Klomuschel. And flush it and put it on him. Und spüle es runter und gib's ihm. Because he cares for us. Weil er sorgt sich um euch. He cares for us. Er sorgt sich um uns. And unless I know that he cares for me. Und je mehr ich weiß, dass er sich um mich sorgt, I'm never going to have the confidence to fulfill my calling. Oder bis ich nicht weiß, dass er sich um mich sorgt, dann werde ich niemals die Zuversicht haben, um diesem Ruf zu folgen. I really want to focus on being humbled under God's mighty hand. Und wir wollen uns wirklich darauf fokussieren, dass wir uns unter die mächtige Hand Gottes demütigen. Next verse. Be of sober spirit. Seid nüchtern. Be alert, starting now. Und wacht, beginnt jetzt damit. Your adversary the devil prowls around as I speak like a roaring lion. Euer Widersacher der Teufel geht umher, während ich jetzt mit euch rede, wie ein brüllender Löwe. Always seeking someone to devour. Und sucht ständig, wen er verschlingen kann. Who does he most easily devour? Wen wird er am einfachsten verschlingen? Someone who has given hope on the fact that God cares for us. Jemand, der die Hoffnung aufgegeben hat, dass Gott sich um uns sorgt. That's the verse that precedes this. Das ist der Vers, dem das der danach folgt. Cast your cares on the Lord, he cares. Cast your anxieties. Wirf deine Sorgen auf den Herrn und deine Ängste auf den Herrn. He cares for us. Er sorgt sich um euch. And remember that the devil is prowling around looking for someone to devour. Und erinnert euch, dass der Teufel herumgeht, wie ein brüllender Löwe und jemanden sucht, den er verschlingen kann. As I speak. Während ich mit euch rede. So be on the alert. Also seid wachsam. And start now. Be on the alert. Beginnt jetzt damit. Seid wachsam. God cares for us. Gott sorgt sich um uns. Don't let the devil devour you. Lasst nicht zu, dass der Teufel dich verschlingt. Now, watch this. Next verse. Deuteronomy chapter 2 verse 7. 5. Mose 2, 7. Last from last week. Ist von letzter Woche. God cares for us. Gott sorgt sich um uns. Because he is love. Weil er die Liebe ist. Never because he's pleased with us. Niemals deswegen, weil er gerade wohlgefallen an uns hat. If I think he loves, he cares for me because he's pleased with me, I will never believe that he cares for me. Wenn ich nur glaube, dass Gott sich um mich sorgt, weil er Gefallen an mir hat, dann werde ich nie begreifen, dass er sich wirklich um mich sorgt. 40 years this unbelieving generation was in the wilderness. 40 Jahre war diese ungläubige Generation in der Wildnis. And they never lacked a thing. Und ihnen hat es nie an etwas gemangelt. He cared for this generation. Er hat sich um diese Generation gesorgt. That was rebellious, die rebellisch war, disobedient, ungehorsam, and would not enter the promised land by faith. Und nicht im Glauben das verheißene Land betreten they complained, hat. Sie haben sich beschwert. They were immoral, sie waren they had, unzüchtig. They set up idols, sie haben Götzen aufgerichtet. After they saw the parting of the Red Sea, nachdem sie die Teilung des Roten Meeres gesehen haben, after they saw all the miracles in Egypt, nachdem sie all die Wunder gesehen hatten in Ägypten, they had the cloud by day and the fire by night, sie hatten die Wolke untertags und die Feuersäule in der Nacht, and they were still this unbelievable rebellious generation. Und sie waren immer noch so unglaublich rebellisch. But God took care of them every single day. Aber trotzdem hat Gott sich um sie gesorgt jeden einzelnen Tag. How much more will he care for us? Und wie viel mehr wird er sich um uns sorgen? If we want to be pleasing. Wenn wir ihm gefallen wollen. He will care for us whether we are pleasing or not. Aber er wird sich um uns sorgen, egal ob wir ihm gerade gefallen so oder nicht. So that's a settled issue. Und das ist eben schon eine Tatsache. So das ist I can eine have confidence. Und deswegen kann ich Zuversicht haben. In my life. In meinem Leben. Now if I'm pleasing to him, wenn er zufrieden mit mir ist, he will begin to reveal his purpose for me. Dann wird er mir seinen Zweck oder seine Absicht für mich offenbaren. More and more specifically. Mehr und mehr spezifisch. Revelations 3:8. Offenbarung 3:8. He will open doors for me. Er wird mir Türen öffnen, that no one can close. Die niemand schließen kann. And he will close doors that no one can open. Und er wird Türen schließen, die niemand öffnen kann. So I'm looking for doors to open, I'm looking for doors to close. Und ich bin auf der Suche nach Türen, die sich öffnen lassen und nach Türen, die geschlossen sind. You want to buy this car? It's the one you've been praying for. Du willst dieses Auto kaufen und es ist genau das Auto, für das du gebetet let's hast. Let's hurry. Someone might buy it. Nein, beeilen wir uns los. Wir müssen uns beeilen, dass es sonst keiner kaufen kann von uns. Na, jemand hat schon gekauft. Because it wasn't your car. Na, weil es nicht dein Auto war. God closed the door. Gott hat diese Tür zugemacht. God wanted you to buy it. Wenn Gott wollte, dass du es kaufst, he would have held it for you. Dann hätte er es für dich aufbewahrt. Nothing can frustrate his plan. Nichts kann seinen Plan zunichte machen. When we were interested in buying Cody, als wir das Interesse hatten, Cody zu kaufen, he was up in Germany, up in near Berlin. I found him on the internet. Da war er in Deutschland in der Nähe von Berlin. And we were going on vacation. Wir sind in Urlaub gefahren. So I told the lady. Und ich habe der Frau gesagt. She says I have 5 puppies. Und sie hat gesagt, nein, ich habe so 5 Welpen. So I'm going on vacation. Ich habe gesagt, nein, ich fahre jetzt in Urlaub. And if you still have one when I get back. Und wenn du immer noch she only had the one. She only had Cody. Also sie hatte nur noch Cody. And she said, I have one more. And I said, if you still have him when I come back. Und ich habe gesagt, na, wenn sie diese Welpe immer noch haben, wenn ich zurückkomme, then he's mine. Dann gehört er mir. I came back a week later. Ich bin eine Woche später zurückgekommen, habe sie angerufen. And she said, I still got him. Und sie sagt, nein, ich habe ihn immer noch. And when I went up there, I saw all the dogs. Als ich dort draufgefahren bin, habe ich all diese Hunde angeschaut. He was my favorite one from all. Und er hat mir am besten gefallen and von allen. From all of them, he came to me. Und von all diesen Hunden ist er zu mir gekommen. Because when God wants something, God does it. Weil wenn Gott etwas will, dann macht er es auch. We don't have to strive. Und wir brauchen uns da nicht jetzt anstrengen. Go to the next verse. Now it's going to get interesting. Even more interesting. Nevertheless, with most of this is 1 Corinthians 10, speaking of that generation. In 1. Korinther 10, da schreibt Paulus von dieser Generation. Nevertheless, with most of them God was not pleased. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen. Caleb with Joshua, he was pleased. Nur mit Caleb und Josua hatte er Wohlgefallen. And maybe a few from the new generation. Oder vielleicht noch ein paar anderen von der neuen Generation. But most of them he was not pleased. Next verse. Aber an den meisten von ihnen hatte er kein Wohlgefallen. Now these things, I'm putting 4 verses in one sentence now. Also ich pack jetzt 4 Verse in diesen einen Satz hinein. Now these things happened as examples for us. Diese Dinge sind aber als Vorbilder für uns geschehen. Do not be idolaters. Werdet nicht zu Götzendiener. Nor let us act immorally. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben. Nor let us test the Lord. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen. Nor grumble. Und murrt auch nicht. Next verse. Isn't there one before that? Is there one before that? I think there's verse 13. Can you go back one? I didn't put it up there. There's no verse in between those? Slide 7. What's slide 7? That's slide 7? Bummer. Okay, I didn't put it on. Okay. I didn't put the main verse on. That's funny. Okay, I'll just read it to you. Here's the main verse. Doesn't. Yeah, it's okay. 1 Corinthians 10:13. No temptation. 1. Korinther 10, 13. Keine Versuchung has overtaken you, but such as is common to man. Hat euch ergriffen als nur eine menschliche. And God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Go to the next part, right there. But with the temptation, he will provide the way of escape also. Sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird. That you may be able to endure it. So dass ihr sie ertragen könnt. Now I have never understood this verse. Ich habe diesen Vers nie verstanden. I kept asking God, this verse is so confusing. Und ich habe Gott gefragt, hey, dieser Vers ist so verwirrend. It doesn't work. Er funktioniert nicht. I've tried this verse 100 times. It doesn't work. Ich habe diesen Vers 100 Mal ausprobiert. Go back again. No temptation has overtaken you. Keine Versuchung hat euch ergriffen. So you go into the refrigerator, you're on a diet and there's a big piece of chocolate cake. Also du bist dann auf Diät und gehst zum Kühlschrank und da ist so ein großes Stück Schokoladekuchen. Okay, Lord, let's look at this verse. Okay, Herr, schauen wir uns diesen Vers an. I am being overtaken right now. Es droht mir, dass ich da überwältigt werde. And you are faithful. Und du bist treu. And you will not allow me to be tempted beyond what I'm able to bear. Und du lässt nicht zu, dass ich über das versucht werde, was ich ertragen kann. That chocolate cake is covered with raspberries and whipped cream and everything. Und dieser Schokoladekuchen ist da mit Beeren und mit Schlagobers übersät. But with the temptation, he will provide a way of escape. Aber mit der Versuchung schafft er auch einen Ausgang. Where is the escape? Wo ist der Ausgang? How do I get out of this? Wie komme ich da raus aus der Situation? So that you will be able to endure it. Damit du es ertragen kannst. Okay, I will endure this. Nein, ich werde es jetzt ertragen. Where is the way of escape? Wo ist der Ausgang? So I can endure this. Damit ich das ertragen kann. It's gonna get better. I know it's gonna get better. Ich weiß, es wird irgendwann besser werden. I keep looking at it. It's gonna get better. Ich werde es weiter anschauen, really, und es wird irgendwann besser werden. Ich werde das wirklich ertragen. And I lose every time. Und ich verliere jedes Mal. It doesn't work. Es funktioniert nicht. I said to the Lord 100,000 times, this verse doesn't work. Und ich habe zum Herrn schon 100,000 Mal gesagt, dieser Vers funktioniert nicht. Because I misunderstood the verse, and that's what I want to show you today. Weil ich diesen Vers bisher missverstanden habe, und das möchte ich heute zeigen. Now go back again. This word temptation. Dieses Wort Versuchung. Periasmos in the Greek. Periasmos. Just say periasmos. Yeah, periasmos. Periasmos. Periasmos. I don't know. Periasmos. Periasmos. Periasmos. Let's just say periasmos. Periasmos. Okay. This word can mean two things. Dieses Wort kann zwei Worte bedeuten. What the motive is in the person using it. Es kommt darauf an, was das Motiv in der Person ist, die dieses Wort verwendet. The word can mean to prove something or test. It can mean to test. Dieses Wort kann einerseits bedeuten, dass es eine Prüfung ist oder dass etwas geprüft wird. Or it can mean to tempt. Oder dass man versucht wird. The word can be used interchangeably. Dieses Wort, das ist absolut austauschbar. And the only way that you know the difference is by the context. Und die einzige Art und Weise, wie man herausfinden kann, was es bedeutet, ist im Zusammenhang. Now Cody knows the difference between these two. Cody kennt den Unterschied zwischen beiden. Because when I take Cody out at night, I run into other people who have dogs. Weil wenn ich Cody in der Nacht raus spazieren gehe, dann begegne ich anderen Menschen mit Hunden. And they always say to me, how come he's not on the line? Und sie fragen mich, wie funktioniert das, dass du keine Leine brauchst? I said, because the line is in my hand. It's called a flashlight. Und ich habe gesagt, na, die Leine ist bei mir in der Hand. Das ist eine Taschenlampe. It's an invisible light. It's an invisible line. Es ist eine unsichtbare Leine. And he follows this flashlight. Und er folgt diesem Taschenlicht. And they say, if I let my dog go, he would go on the street. Und sie sagen nämlich, mein Hund ist loslassen würde, der würde auf die Straße rennen. I say, my dog will not go on the street, and I will prove it to you. Und ich sage, na, mein Hund geht nicht auf die Straße, und ich beweise es dir. So Cody runs after the flashlight. Cody läuft nach dem Licht hinterher. And then I put it on the street. Und dann deute ich damit auf die Straße. And he doesn't. Und er rennt nicht auf die Straße. If you don't believe me, und wenn ihr mir nicht glaubt, I will show you. Dann zeige ich euch das irgendwann. Can we show this video? I made this video last night just to prove the point. Ich habe dieses Video extra letzte Nacht aufgenommen, um euch das zu beweisen. If I was tempting him, wenn ich ihn versucht hätte, my motive would be that he would go out there. Dann wäre mein Motiv, dass er dem Licht nachrennt. But I was testing him. Aber ich habe ihn geprüft. And he knew that if he went out there, Und er wusste, dass wenn er jetzt auf die Straße rennen würde, dass es da ernsthafte Konsequenzen gibt. Because the last time he went out there, weil das letzte Mal, als er da auf die Straße gerannt ist, it was an unforgettable moment. Es war ein unvergesslicher Moment for him. Für ihn. Because I gave him a nice, well, I'm not even going to say a nice spanking. Also ich habe ihn gezüchtet. I taught him, I don't care who says it, even if I say it, you don't do it. Ich habe ihm beigebracht, dass es mir egal ist, wer es sagt, auch wenn ich es selber bin, er soll das nicht machen. And he knows I'm testing him. Und er weiß, dass ich ihn prüfe. I haven't done that test in about 2 or 3 years. Und ich habe diesen Test schon 2 oder 3 Jahre lang nicht gemacht. Never forgot it. Aber er hat es nie vergessen. And there's a big difference between being tempted and tested. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen dem versucht werden und dem geprüft werden. And I believe that in this context, und ich glaube, dass in diesem Zusammenhang, that Paul's not talking about temptation as a temptation, dass Paulus jetzt nicht von Versuchung spricht, he's talking about a testing, sondern da über eine Prüfung spricht. Because the word can be used both ways. Weil dieses Wort kann eben beides bedeuten. Now we'll come back to this. Let's go a little further and I'll show you how it can be used. Go to verse, go to slide, just go to the next slide. Go to slide 10. Go to slide 10. Now watch this. Test yourselves to see if you are in the faith. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. It's the same word. Ist dasselbe Wort. Is Paul saying to tempt yourself? Sagt Paulus hier, du sollst dich selbst versuchen? No, he's saying test yourself. Nein, er sagt, prüf dich selbst. Next verse. Acts 5:9. Apostelgeschichte 5:9. Speaking about Ananias and Sapphira. Da spricht er über Ananias und Sapphira. Who lied to God? Die Gott belogen haben. Peter says, why is it that you have agreed together to put the spirit of the Lord to the test? Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Are they tempting God? Versuchen sie Gott? Verführen? Verführen sie Gott? Or are they testing him? Oder prüfen sie ihn? We can test God. Wir können Gott prüfen. By thinking he's not going to respond. Indem wir daran denken, dass er nicht darauf reagieren wird, when we defend our sin, dass wenn wir unsere Sünde verteidigen, we begin to test him. Dann beginnen wir ihn zu prüfen. We begin to walk around when we're proud and arrogant. Wir gehen herum, stolz und arrogant. We know what the word says, wir wissen, was der Herr sagt, but we don't care. Aber es ist uns egal. And that's what it means to test God. Und das bedeutet es, Gott zu prüfen. You're putting God to the test. Prüfst du Gott? What do you think of me? I don't care what you think. Was denkst du von mir? Mir ist es egal, was du denkst. You resist the proud, but I'm proud. Du widerstehst dem Stolzen, aber ich bin stolz. You say clothe yourself with humility, but I don't care. I clothe myself with pride and everything works good for me. Du sagst, zieht euch mit Demut an, aber ich kleide mich mit Stolz und alles funktioniert gut für mich. Testing the Lord, huh? Testing the Lord. Du prüfst den Herrn also. So the same word, we can test God. Dieses selbe Wort, das können wir auch eben bei Gott anwenden. Wir prüfen Next Gott. Verse. Next verse. Revelations 2:2. Offenbarung 2:2. Speaking, the Lord is speaking. You put to the test those who call themselves apostles and they are not. Da spricht der Herr, du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. It's the same word, but the context tells us it's a test and not a temptation. Ist dasselbe Wort, aber der Zusammenhang sagt uns, dass es eine Prüfung ist und keine Versuchung. Next verse. John 6:6. Johannes 6:6. Jesus was saying this to test him. Dies sagte Jesus aber, um ihn zu prüfen. Not to tempt him, but to test him. Nicht um ihn zu verführen, sondern ihn um zu prüfen. For he himself knew what he was intending to do. Denn er selbst wusste, was er tun wollte. Again, next verse. A lawyer stood up and put Jesus to the test. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und prüfte ihn. It could be both now, either one. Es könnte jetzt beides sein. Depending what was in the lawyer's heart. Es kommt darauf an, was im Herz des Gesetzesgelehrten war. Next verse. Nächster Vers. Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. But now you could not put the word tested in there because God always tests us. Du kannst hier das Wort geprüft nicht einsetzen, weil Gott uns immer wieder prüft. But the context is evil. Aber der Zusammenhang oder der Kontext ist bösartig. For God cannot be tempted by evil and he himself does not tempt anyone. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Next verse. Nächster Vers. Galatians 6:1. Galater 6:1. Brethren, restore the one such a one in the spirit of gentleness, so that you too will not be tempted. Brüder, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen Geist der Sanftmut wieder zurecht, dass nicht auch du versucht wirst. Next verse. In the wilderness, Deuteronomy 8:16. Im 5. Mose 8:16 in der Wildnis. God fed you manna. Hat man euch mit Mann gespeist? That he might humble you and that he might test you. Um dich zu demütigen und um dich zu prüfen. And here it is, to do good for you in the end. Damit er dir am Ende wohl tue. God is always testing us. Gott prüft uns die ganze Zeit. He's testing us to see if his word is in us. Er prüft uns, um zu sehen, ob sein Wort in uns ist. He's testing us to see if we remember what he taught us. Und er prüft uns, um zu sehen, ob wir uns daran erinnern, was er uns gelehrt hat. And it's interesting that my dog would remember the test over 2 years later. Und es ist interessant, dass mein Hund sich an diese Prüfung erinnert, obwohl schon 2 Jahre später. And he didn't see it as a temptation. Und er hat es nicht als Versuchung gesehen. He saw it as a test. Er hat es als Prüfung gesehen. Because he remembered what I did to him last time he failed the test. Weil er erinnert sich daran, was ich zu ihm gemacht habe das letzte Mal, als er diesen Test versagt hat. Because I want it to be good for him in the end. Weil ich wollte, dass es ihm am Ende wohl geht. I don't want anyone to make a mistake. Ich möchte nicht, dass jemand einen Fehler macht mit einem Taschenlampe. Und ich möchte nicht, dass jemand an uns vorbeigeht mit einer Taschenlampe und den Strahl auf die Straße richtet, unabsichtlich. Mir ist es egal, wer diesen Taschenlampenstrahl auf die Straße richtet. Ihm ist es verboten, dem nachzugehen. Und es war klar zu ihm, dass er getestet wurde. Und es war ihm ganz klar, dass er geprüft wird. Now let's go further. Now this is an example of God testing somebody. Und das ist ein Beispiel, wie Gott jemanden prüft. God sent a man before them, Joseph. Gott sandte einen Mann vor ihnen her, Joseph. Who was sold as a slave. Der wurde als Knecht verkauft. They afflicted his feet with fetters, he himself laid in irons. Sie zwängten seine Füße in Fesseln, in Eisen kam sein Hals. Until the time that God's word came to pass. Bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf. And look at this, the word of the Lord tested him. Und das Wort des Herrn ihn bewährte. Now let's go back to slide 8. Thank you. No, is it now? What's the context here? No temptation or no testing? Und was ist hier der Zusammenhang? Geht es da um die Versuchung oder um die Prüfung? The verses just before it seem to indicate that it has to do with evil and temptation. Die Verse zuvor indizieren oder machen einem bewusst, dass es vielleicht ums Böse geht, um die Versuchung. But if you go back to Exodus 17. Aber wenn du zurückgehst zum 2. Mose 17 und zum 5. Where Mose, these, where all of these, this incident came from, wo diese ganzen Ereignisse beschrieben sind, it was a testing. Da sieht man, dass es eine Prüfung war. And when they came out of the wilderness through out of Egypt through the Red Sea, und als sie aus Ägypten auszogen und durch das Rote Meer gingen, God tested them. Hat Gott sie geprüft. And there was no water for 3 days. Sie hatten kein Wasser für 3 Tage. What a test. Was für eine Prüfung. I mean, if we didn't have water for an afternoon, that would be a test. Wenn wir für einen Nachmittag kein Wasser hätten, wäre das schon eine Prüfung. For one day. Für einen Tag. For 3, God tested them. Aber Gott hat sie für 3 Tage geprüft. To see if they would reflect on what he had just done. Ob sie darüber reflektiert haben, was er gerade gemacht hat. To see if they would break out into worship and just begin to worship him. Ob sie das widerspiegeln und ob sie einfach in Lobpreis ausbrechen und beginnen ihn anzubeten. But instead they turned to Moses. Aber stattdessen haben sie sich an Mose gewandt. And said, this is your fault. Und haben ihm gesagt, das ist dein Fehler. You are the one who brought us out here. Du bist der eine, der uns hier herausgeführt hat. And he said, why are you testing God? Why are you testing God? Und er fragt sie, warum prüft ihr Gott? You know that it was God who brought you out here. Ihr wisst, dass Gott euch hinausgeführt hat. You know it wasn't my plan. Ihr wisst, dass es nicht mein it Plan war. It was his plan. Es war sein Plan. But you're testing him. You're testing him. Aber ihr prüft ihn. And failing his test for you. Und ihr versagt bei dem Test, den er für euch vorbereitet hat. Now watch hat. This verse if we put the word testing in rather than temptation. Und lesen wir noch mal den Vers durch und setzen das Wort Prüfung ein statt Versuchung. No testing. Keine Prüfung. Deliberate from God. hat euch ergriffen. No, hat euch von Gott befreit. Saying this. No temptation that God has ordained. No, I'm sorry. No testing that has come from God. Keine Prüfung, die von Gott kommt, has overtaken you. Hat euch ergriffen. But such as common to man. Als nur eine menschliche. And God is faithful. Und Gott aber ist treu. What situation are we in that's not common to man? Welche Situation gibt es, die nicht üblich ist für Menschen? And yet God is using all the circumstances of life. Und Gott verwendet alle Umstände des Lebens. I mean, so you don't get along with your mother-in-law. Vielleicht kommst du nicht zurecht mit deiner Schwiegermutter. How many millions of other people don't get along with their mother-in-law? Wie viele Millionen andere Menschen kommen nicht mit ihrer Schwiegermutter zurecht? Your car doesn't work well. Dein Auto funktioniert nicht. Welcome to the club. Na, willkommen im Club. You can't stand your computer. Du hältst deinen Computer nicht mehr auf. Phone you don't like. Oder du hast dein Telefon, das dir nicht gefällt. Welcome to the club of billions of people around the world. Willkommen im Club von Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt. I mean, the situations that we're in are very common to everybody. Die Situationen, in denen wir uns befinden, die sind ganz gewöhnlich auch für andere Menschen. God is not giving us circumstances that are like very strange. Gott gibt dir keine Situation, die ganz merkwürdig ist. Like another eye is growing on my forehead or something. So ein weiteres Auge, das sich auf deiner Stirn herausbildet. This is a test from God. Nein, das ist eine Prüfung von Gott. I've got a third eye growing. Ein drittes Auge wächst mir heraus. I've never seen that test before. Ich habe diese Prüfung noch nie gesehen. Yeah, I've never have either. Na, ich auch nicht. Well, look at this test. I've got a leg coming out of my back. Sieh dir das an. Mir wächst ein Fuß aus meinem Rücken raus. It must come from God, because I've never seen that one. Es muss auch von Gott kommen. Ich habe das noch nie gesehen. The test that God brings us into are common to everybody. Aber die Prüfung, die Gott für uns bereithält, die sind ganz gewöhnlich. But he asks us to humble ourselves, to be humbled under his mighty hand. Aber er bittet uns, dass wir uns demütigen und unter seine mächtige Hand demütigen. Because he's using them to bring us somewhere. Weil er verwendet diese Sachen, um uns irgendwo hinzuführen. Like he did with Joseph. So wie er es mit Joseph gemacht hat. Sold him into slavery. Er hat ihn in die Sklaverei verkauft. Joseph had no idea what God was doing. Joseph hatte keine Ahnung davon, was Gott vorhat. No angel appeared to him and said, hey. Kein Engel ist ihm erschienen und gesagt, hey. It's gonna be all right. Es wird alles in Ordnung sein. God's got a plan. Gott hat einen Plan. Trust us. Vertrau uns. Nobody said anything. Niemand hat ihm irgendwas he gesagt. He just had to rely on the fact that he knew the character of God. Er musste sich einfach darauf verlassen, dass er den Charakter Gottes kannte. That God cared for him. Dass Gott sich um ihn sorgte. And God cares for us. Und Gott sorgt sich um uns. So no testing has overtaken you, but is such as common to man. Keine Prüfung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. And God is faithful. Gott aber ist treu. Who will not allow you to be tested beyond what you are able. Der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen geprüft werdet. Next verse. But with the testing he will provide a way of escape also. Sondern mit der Prüfung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. So that you will be able to endure it. Damit ihr es euch auch möglich ist, es zu ertragen. Now watch this. If this was temptation, wenn das jetzt eine Versuchung wäre, you don't endure temptation. Dann ertragst du die Versuchung you nicht. Flee it. Du fliehst davon. You flee temptation. Du fliehst der Versuchung. 2 Timothy 2:22. 2. Timotheus 2:22. Flee temptation. Fliehe vor der Versuchung. About 10-15 years ago we had a couple in the church. Vor 10-15 Jahren da war ein Pärchen bei uns in der Gemeinde. They met Mary and I and they were crying and sie haben Mary und mich getroffen und sie haben geweint. So what's the problem? Ich habe gefragt, was ist das Problem? The husband said, "Well, I've fallen in love with a girl. It's at work. I don't know how it happened." Der Mann sagt so, ich habe mich in eine Frau von der Arbeit verliebt. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. And the wife was crying and he was crying. Und die Frau hat geweint und er hat geweint. I don't know what to do. Ich weiß nicht, was ich machen soll. I know what to do. Ich habe gesagt, ich weiß schon, was du machen sollst. You quit your job today. Du kündigst heute deine Arbeit. What? Was? He said, "Do you know how much this job means to me?" Weißt du, wie viel mir die Arbeit bedeutet? This is my idea. This is what I was created for. Ist es, wofür ich geschaffen wurde. No, you quit your job today. Nein, du kündigst noch heute deine Arbeit. You call today and you quit your job. Du rufst heute noch an und kündigst deinen that Job. That job is not your job anymore. Diese Arbeit ist nicht mehr deine Arbeit. Now you're being tested. Jetzt wirst du geprüft. You are being tempted. Du wurdest versucht. But now that you're going to quit your job. Aber wenn du deine Arbeit kündigst, you're being tested. Dann wirst du geprüft. And I think a lot of times when we're already in temptation, und ich denke sehr oft daran, wenn wir schon in der Versuchung sind, it's because we have failed the test. Dann deswegen, weil wir beim Test versagt haben. All those things in 1 Corinthians 10 that we saw. All diese Dinge in 1. Korinther 10, die wir gelesen haben. The idolatry. die Götzendienst, the immorality, die Unzucht, the complaining, dieses Beschweren, all of das Murren. All of these sins that they committed in the wilderness, all diese Dinge, die sie in der Wildnis gemacht haben, were a result of them failing the test. War das Resultat dessen, dass sie bei der Prüfung versagt haben. And when we fail the test, und wenn wir den Test, die Prüfung nicht bestehen, open ourselves up to unnecessary temptation. Öffnen wir uns selbst für unnötige Versuchung. There's a way of escape when we're being tested. Es gibt einen Ausgang, wenn wir geprüft werden. That we can endure the testing. Damit wir die Prüfung ertragen. And one of those ways of escape. Und eine dieser Arten, wie wir entkommen können. Powerful way of escape. Oder die kraftvollste Art und Weise, wie wir entkommen können. Of any situation. Aus jeder Situation heraus. Is to be thankful. Ist, indem wir dankbar sind. You, it's the way of escape. Ich sage euch, das ist der Weg des Entkommens. And that guy quit that job. Dieser Mann hat seinen Job gekündigt. And he was sad. Und er war traurig. And he quit. Und er hat gekündigt. And he's still in the church today. Aber er ist immer noch in dieser Gemeinde. And he's happily married. Immer noch glücklich verheiratet. You know why? Because he did the right thing. Wisst ihr warum? Weil er das Richtige getan hat. And he endured the difficulty. He endured the difficulty of a new course. Und er hat diese Schwierigkeiten ertragen, sich einen neuen Kurs zu suchen. And thankfulness is the key. Und Dankbarkeit ist der Schlüssel dazu. If they had come over the Red Sea, wenn sie durch das Rote Meer gegangen wären, and been a thankful people, und ein dankbares Volk gewesen wären, they would have passed the first test. Dann hätten sie diese erste Prüfung bestanden. And they would have went right into the promised land. Und sie wären direkt ins verheißene Land gegangen. 11-day walk, just 11 days away. Ein 11-Tagesmarsch. And they would have been in the promised land. Und sie wären im verheißenen Land gewesen. But they failed. Aber sie haben versagt. They didn't recognize it as a test from God. Sie haben es nicht als Prüfung von Gott erkannt. If they had just said, "Wow, everything that God did," wenn sie einfach nur gesagt hätten, hey, all das, was Gott schon getan hat, we should have a worship service tonight. Ich glaube, wir sollten heute einen Anbetungsgottesdienst haben. Hey, come on, there's been no water for a day. Hey, wir haben heute schon den ganzen Tag kein Wasser mehr. Let's start worshiping. Fangen wir an, Gott zu preisen. Do you think that it would have really taken 3 days for water to come? Glaubt ihr wirklich, dass es dann 3 Tage gedauert hätte, bis endlich Wasser kommt? I think God would have given them the water the moment they became thankful. Ich glaube, Gott hat ihnen in dem Moment Wasser gegeben, in dem Moment, wo sie dankbar sind. Now, what's my testing? What's my situation? Was ist meine Prüfung? Was ist die Situation, in der ich befinde? What does God want me to endure? Was will das? Was ist es, was Gott will, dass ich ertrage? I'm telling you, a thankful heart will enable us to endure most anything. Ich sage euch, ein dankbares Herz wird euch befähigen, fast alles zu ertragen. In the night that Jesus was betrayed, in der Nacht, als Jesus verraten wurde, he gave thanks. Hat er Gott gedankt. Now, if that is not awesome, I don't know what is. Wenn das nicht großartig ist, dann weiß ich nicht, was Because großartig if ist. I knew I was being betrayed in just about an hour, wenn ich wissen würde, dass ich in einer Stunde verraten werde, and handed over to Syrians, these Syrian terrorists, und zu diesen syrischen Terroristen I don't know how thankful I would be. Dann wüsste ich nicht, wie dankbar ich sein könnte. I think I would freak out. Ich glaube, dann würde ich auszucken. And yet Jesus was thankful to God. Und doch war Jesus Gott dankbar. And this is the key. It says in everything give thanks. Und das ist der Schlüssel. Das heißt, in allem seid dankbar. For this is the will of God. Weil das ist der Wille Gottes. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. 1. Thessalonicher 5 Vers 18. In Ephesians 5:20 or 4:20. In Epheser 5:20 oder 4:20. 5:20. It says for everything give thanks. Da heißt es, für alles gib Dank. Thankfulness. I'm telling you, we need to put it on. Und ich sage euch, wir müssen das anziehen. What situation are you in today? In welcher Situation befindest du dich heute? That is, you just seem to be enduring. Die du gerade erträgst. Why don't you take a moment, get along with the Lord? Warum nimmst du nicht den Moment Zeit mit dem Herrn? And just start to thank him. Und fang an, ihm zu danken. And say, Lord, und sag, Herr, you're taking me somewhere. Sagst Gott, du nimmst mich irgendwo hin. And this situation apparently I need. Und diese Situation, die brauche ich anscheinend gerade. And I want to be humbled under your mighty hand. Und ich möchte mich unter deine mächtige Hand demütigen. So that you can lift me up at the proper time. Damit du mich zur rechten Zeit wieder aufrichten kannst. So any anxiety this situation is causing me. Und all die Ängste, die diese Situation in mir hervorruft, I'm gonna put it on you, ich gebe sie dir with a thankful heart. Mit einem dankbaren Herzen. Philippians 4, 6. Philipper 2, 6. 4, 6. 4, 6. Be anxious for nothing. Sorgt euch um nichts. But with everything, sondern mit allem, with prayer and supplication, mit Dankbarkeit und Fürbitte, with thanksgiving, mit Danksagung, make your requests known to God. Gib with deine Bitten Gott. Thanksgiving, mit Danksagung. Be anxious for nothing. Habt um nichts Angst oder sorgt euch um nichts. Bring your requests to God with thanksgiving. Sondern bring deine Bitten vor Gott mit Dankbarkeit. Father, I'm in a situation. I hate my job. I hate my job. Vater, ich bin in dieser Situation. Ich hasse meinen Job. Ich hasse ihn. Anybody. Ich komme mit niemandem zurecht. I don't speak the language. Ich spreche die Sprache nicht. Speak my language. Sie sprechen meine Sprache nicht. I don't understand. Ich verstehe sie nicht. I'm coming before you with all this anxiety. Und ich komme mit diesen ganzen Ängsten vor dich. But with a thankful heart. Aber mit einem dankbaren Herzen. I'm still thankful. Ich bin immer noch dankbar. That you've got a plan, that I've got a job of some kind. Dass du einen Plan hast und ich eine Arbeit habe. I'm thankful that you care for me. Ich danke dir, dass du dich um mich sorgst. If this is what, if you want to work something in my life through this, then please open up my understanding. Wenn du etwas in meinem Leben dadurch bewirken willst, dann bitte gib mir das Verständnis dafür. I'm thankful that you care for me. Ich danke dir, dass du dich um mich sorgst. I'm thankful that we're going somewhere. Ich danke dir, dass unsere Reise irgendwo hingeht. I'm thankful that you work all things to the good. Ich danke dir, dass du alles zum Guten wirken wirst. If you can get me another job, please help me. Wenn du noch eine andere Arbeit für mich hast, dann bitte hilf mir. Open a door for me, please, that no one can close. Bitte eine Türe, die niemand schließen kann. Please. Bitte. Father, I know you care. Ich weiß, du sorgst dich. I give it to you. Ich gebe es dir. In the meantime, in der Zwischenzeit, help me to endure this situation. Hilf mir, die Situation zu ertragen. And show me the way of escape. Und zeig mir den Ausgang. I'm telling you, the way of escape. Ich sage euch, der Ausgang is a thankful heart. Ist ein dankbares Herz. It's been my experience for 37 years. Aus meiner Erfahrung von 37 and Jahren. I often forget it. Und ich vergesse es selber sehr oft. I'm overwhelmed. I think, how do I get out of this? Indem ich überwältigt bin und mich frage, wie komme ich da wieder raus? And God says, remember all those messages you've preached? Und Gott fragt mich, kannst du dich an all diese Botschaften erinnern, die du gepredigt hast? I preached a lot. I can't remember which one. Ich habe viel gepredigt, ich weiß nicht, welcher du meinst. How about the one on being thankful? Wie war es mit der einen über dankbar sein? And you know what? In a moment. Und ich sage euch, in einem Augenblick, you can turn the situation around in a moment. Kann die Situation umgedreht werden. Lord, I am thankful. Herr, ich bin dankbar. This teenager is driving me crazy. Dieser Teenager macht mich verrückt. But maybe I need it. Aber vielleicht brauche ich das. Maybe you're taking me somewhere. I'm thankful. Vielleicht bringt mich das wohin und ich bin dankbar. I thank God I got a teenager like that. Ich bin so dankbar, dass ich so einen Teenager habe. By faith, you know why? Because you care for me. I'm going somewhere. Maybe I need this. I'm growing. Who knows? Weil ich weiß, du sorgst dich um mich und vielleicht brauche ich das und ich weiß, ich muss noch wachsen. I'm thankful. Ich bin dankbar. Teach me. Show me. Lehre mich und zeige es mir. It's the way of escape. Das ist der Ausgang. So let's pray today. Lass uns heute beten. Let's pray. Maybe you're in a situation that's beyond you. Vielleicht befindest du dich in einer Situation, die dir zu groß ist. And maybe temptation is getting really strong. Und vielleicht wird die Versuchung wirklich stark. Because I'm failing the test. Weil ich beim Test versage, bei der Prüfung versage. I'm failing versage. The test from God. Und ich versage bei der Prüfung von Gott. To have my attitude. Dass ich meine Einstellung, be more trusting toward him. Dass ich ihm mehr vertraue. Let's pray. Lasst uns beten. But first, maybe there's somebody here who's never received Jesus. Aber zuerst, vielleicht ist heute jemand hier und sie haben Jesus nie empfangen, nie eingeladen. Pray a simple prayer. Beten Sie ein einfaches Gebet. Jesus, Jesus, forgive me. Vergib mir. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, be my Lord. Jesus, sei mein Herr. And be my Savior. Sei mein Retter. Can you say that? Können Sie das sagen? Jesus, thank you for dying for me. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Come into my life. Komm in mein Leben. Please. Bitte. Father, I pray tonight, today, this morning. Vater, ich bete diesen Morgen. Whatever circumstance we find ourselves in, dass egal in welcher Situation wir uns gerade befinden, it seems so overwhelming, die vielleicht so überwältigend aussieht, such a test, die so eine Prüfung ist, Father, I pray this morning. Vater, ich bitte heute Morgen, that you would just release the pressure. Dass du einfach den Druck wegnimmst. And speak deep into our spirit. Und ganz tief in unseren, zu unserem Geist sprichst. And empower us. Dass du uns bevollmächtigst. Inspire us. Dass du uns inspirierst. To just burst out with thanksgiving. Dass wir in unsere Dankbarkeit hinausbricht. By faith. Im Glauben. Father, I pray for healing of the heart. Vater, ich bitte für Heilung des Herzens. Where there's so much pain. Wo so viel Schmerz ist. I pray for the beginning of a process. Ich bitte dich für den Beginn eines Prozesses. Of becoming thankful. Dass wir dankbar werden. Maybe the situation is just too overwhelming. Vielleicht ist die Situation überwältigend. But I pray for a step today. Aber ich bete heute für einen Schritt. Just one step in the right einen direction. Schritt in die richtige Richtung. Father, I thank you for caring for me. Vater, ich danke dir, dass du dich um mich sorgst. Can we pray that prayer? Wir beten dieses Gebet. Father, I thank you for caring for me. Vater, wir danken dir, dass du dich um uns sorgst. Many things I don't understand. Viele Dinge verstehe ich nicht. But one thing I know. Aber eines weiß ich. You care for me. Du sorgst dich um mich. Father, we pray for the city. Vater, wir beten für die Stadt. We pray for so many people who don't know you. Wir beten für so viele Menschen, die dich nicht kennen. At school, at work. In der Schule und in der Arbeit. In our families. In unseren Familien. We pray, Lord. Wir beten, Herr. For the awakening to broaden. Dass die Erweckung sich ausbreitet. In Jesus' name. In Jesu Namen. I think there is people here, or maybe one or two people here, who, just like Rob just prayed, there's a lot of pain in the heart because of what you grew up with and how you were not physically abused, but verbally and mentally abused. Ich glaube, es gibt ein, zwei Leute hier, die, so wie Rob gesagt hat, Schmerzen im Herzen haben, weil nicht weil sie körperlich missbraucht wurden, sondern seelisch oder geistig missbraucht wurden. There was manipulation and control in the family. Sie wurden manipuliert und kontrolliert durch die Familie. And now the fruit of that is in your life, and you want to manipulate and control people psychologically. Und die Frucht die ist in deinem Leben und du willst, dass andere Menschen manipulieren und kontrollieren. Psychologically and emotionally. Psychologisch und emotional. And it really is a torture for your soul. Und es ist wirklich eine Qual für deine Seele. And God is telling you today he wants to release you. Und der Herr sagt, er möchte dich heute freisetzen. He wants to release you so that this doesn't go on to the next generation. Er möchte dich freisetzen, dass sich das nicht auf die nächste Generation überträgt. And the Old Testament teaches that we do not have to pay for the sins of our fathers and mothers. Und das Alte Testament lehrt uns, dass wir nicht für die Sünden unserer Väter oder Mütter bezahlen müssen. And we can break the generational curses. Und dass wir die generationenübergreifenden Flüche brechen können. And that's what Jesus did on the cross. Und das hat Jesus am Kreuz gemacht. He broke every curse. Er hat jeden Fluch gebrochen. And so I just want to say, be free today in Jesus' name. Deswegen möchte ich heute sagen, seid frei in Jesu Namen. And don't, you don't have to continue that cycle. Und ihr müsst diesen Kreislauf nicht fortsetzen. Jesus gives us a new beginning. Jesus schenkt uns einen Neuanfang. He gives you through the Holy Spirit a new DNA. Er gibt durch den Heiligen Geist eine neue DNA. Just receive it today by faith. Nimm es heute im Glauben an. And be cleansed by his word. Und lass dich durch sein Wort reinigen. And if you need prayer today, wenn du heute Gebet in Anspruch nehmen möchtest, or for anything else, für das oder für andere Dinge, I would like to ask the prayer team to come up. Dann bitte ich, dass das Gebetsteam heute nach vorne kommt. Maybe a couple on this side and a couple on that side. Vielleicht ein paar auf der Seite und ein paar auf der Seite. Yeah. And let's just take a moment and pray. Nehmen wir uns den Moment und beten. And last week someone had a dream in our church. Letzte Woche hatte jemand aus unserer Gemeinde einen Traum. And I'm not going to go through the whole dream. Ich werde euch nicht den ganzen Traum vorlesen. But I think the message is very important. Aber die Botschaft daraus ist sehr wichtig. And it's about Austria. Es geht um Österreich. And the revival that is already taking place here. Und die Erweckung, die schon stattfindet. And the Lord wants to say to the church. Der Herr möchte zur Gemeinde sagen. To CIG. Zur CIG. That we are to pray as one man. Dass wir wie ein Mann oder eine Person gemeinsam beten sollen. And then his spirit will move for revival. Dann wird sein Geist sich für die Erweckung bewegen. And the verse is, the earnest prayer of a righteous man makes tremendous power available. Und der Vers ist, das Gebet eines gerechten Mannes bewirkt, dass viel Kraft verfügbar ist. James 5:16. Jakobus 5:16. And 2 Peter 1:3, for his divine power has given us all things that we need for life and godliness. 2. Petrus 1:3, seine göttliche Kraft hat uns alles gegeben. For life and godliness. Für das Leben und für Gottgefälligkeit. And so this person felt the Lord was saying that he has put all of himself in us. His glory is already on us. Und der Mann oder die Person, die diesen Traum gehabt hat, hat gemeint, dass Gott ihm dadurch gezeigt hat, dass Gott uns alles in uns hineingelegt hat. And when we as a church seek him in unity, he will answer. Und wenn wir als Gemeinde ihn in Einheit suchen, dann wird er antworten. And so people can go up for prayer now, and on the rest of us, let's go into groups of 3 and 4. Und die, also jeder kann zum Gebetsteam gehen und für sich beten lassen, und der Rest soll bitte zu Gruppen von 2 oder 3 zusammengehen. Yeah, and let us pray as one man for revival in this country. Und lasst uns wie eine Person beten für Erweckung in dem Land. And if you're new here today, you can just relax and join a group. Wenn du neu bist, dann kannst du dich entspannen oder du setzt dich zu einer Gruppe dazu. Or you can just sit and be quiet. Oder du sitzt einfach, steht in deinem Sitz. Because this is one of our values, that prayer does amazing things. Weil das ist einer unserer Werte, dass Gebet viel bewirkt. Okay, let's take a few minutes.